Elftes Kapitel, die Abhängigkeit von weltlichen Dingen. Der Griff eines Messers kann aus Stahl oder Silber sein, aber die Schnittkante des Messers ist die gleiche bei allen Messern. Der Schliff ändert sich nicht. Das weltliche Leben hat die gleichen Besorgnisse und Ängste sowie Freuden und Genüsse im Leben aller Menschen. Es gibt unterschiedliche Lebensweisen, aber die Emotionen sind alle gleich. Das stimmt für die ganze Menschheit. Die Abhängigkeit von weltlichen Dingen macht dich rastlos. Wir sollten unsere Pflichten erfüllen und das irdische Leben genießen, aber alle unsere Taten und Gedanken Gott widmen. Ich bin der Ausführende, aller meiner Taten ist eine falsche Einstellung. Gott bestimmt darüber. Sei dir dessen immer bewusst. Bleib ewig vorsichtig. Anhänglichkeit ohne Bewusstsein führt dich zur Verwirrung. Das raubt dir deinen Frieden. Deine Bemühungen sollen ernsthaft sein, aber deren Ergebnis entspricht nicht unbedingt deinen Erwartungen. Diese Tatsache sollst du verinnerlichen. Dann bleibt deine Zufriedenheit immer bei dir. Die Anstrengungen sind unter deiner Kontrolle, aber die Früchte werden von Gott geschenkt, je nach deinen guten oder schlechten Taten. Wenn du diese Wahrheit kennenlernst, wird dein Leben leichter. Hingabe an Gott ist dafür wichtig. Lass dein falsches Ego bei Gott. Die reine Seele spürt die Distanzierung von Objekten und schenkt dir die Liebe für Gott. Alle Geschehnisse in deinem Leben sollst du als Außenseiter distanziert von Maya als Illusion beobachten. Gier, Eifersucht, Stolz bringen dir nur Leid. Liebe, Mitleid, Verträglichkeit, Versöhnung, Mitgefühl, Zuneigung, alle diese Attribute sind göttlich. Entdecke sie in dir. Liebe soll vorbehaltlos, bedingungslos sein. Das ist der Weg zum Frieden. Erwartungen sollten begrenzt sein. Gott wohnt in dir. Dieses Bewusstsein wird erweckt und bleibt erhalten, wenn du bei jeder Tätigkeit im Gottesnamen lebst. Selbstlose Liebe schenkt noble Gefühle und dadurch gewinnt man auch irdische Erfolge.